Und wir ergriffen ja schon die Leute für Auns mit Dürrejahren und Mangel an Früchten, auf das sie bedenken mögen.